Auch unser Nachbar steigt aus. Die Nachricht, dass Belgien ab 2025 alle Atomkraftwerke vom Netz nimmt, fällt zusammen mit einem schlimmen Verdacht hier bei uns, ist ein Störfall im AKW Brunsbüttel aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus vertuscht worden. Mein Kollege Thomas Wolgast ist der Schlagzeile auf den Grund gegangen. Der Störfall am 14. Dezember vergangenen Jahres im Kernkraftwerk Brunsbüttel, einem 1972 in Betrieb gegangenen Siedewasserreaktor am Nordufer der Elbe, sorgt auch weiterhin für Aufregung. In seiner jüngsten Ausgabe behauptet das Hamburger Nachrichtenmagazin Der Spiegel, die Explosion einer Rohrleitung sei womöglich aus Kostengründen verharmlost worden. Nach Informationen des Blattes soll die Werksleitung von Brunsbüttel nach dem Zwischenfall zunächst für eine Abschaltung des Reaktors plädiert haben. Beim Betreiber, den Hamburgischen Elektrizitätswerken, HEW, sei jedoch die Weisung erteilt worden, das Kraftwerk nicht abzuschalten. Denn wenn Brunsbüttel, so schlussfolgern die Spiegeljournalisten, vom Netz genommen worden wäre, hätten die HEW möglicherweise Ersatzstrom im Umfang von bis zu 80 Millionen Euro am freien Markt einkaufen müssen, und das zu winterbedingten Höchstpreisen. Die Hamburgischen Elektrizitätswerke haben diesen schwerwiegenden Vorwurf heute Nachmittag, wie es heißt, mit Nachdruck zurückgewiesen. Der Vorstand der HEW habe der Werksleitung von Brunsbüttel zu keinem Zeitpunkt eine Weisung erteilt, beziehungsweise auf irgendeine andere Art Einfluss auf die Entscheidung der Werksleitung des KKW Brunsbüttel genommen. Auch hätten sich die Verantwortlichen zu keinem Zeitpunkt aus wirtschaftlichen Gründen gegen ein Herunterfahren des Kraftwerks ausgesprochen. Dazu meinte heute der Kernkraftexperte des Bundesumwelt- und Naturschutz Deutschland, Rüdiger Rosenthal, er halte die Version des Spiegel für eher unwahrscheinlich. Er glaube eher daran, dass die Werksleitung das tatsächliche Ausmaß des Störfalls am 14. Dezember zunächst unterschätzt habe. Eine andere Möglichkeit sei auch, dass die Explosion an jenem Tag auch deshalb verharmlost worden sei, weil just am 14. Dezember das Gesetz über den endgültigen Ausstieg aus der Atomenergie in Berlin beschlossen werden sollte und man nicht für Irritationen habe sorgen wollen. Der von zahlreichen Störfällen geplagte Reaktor in Schleswig-Holstein zählt schon seit längerem zu den Kandidaten für eine vorzeitige Abschaltung. Was den Störfall vom 14. Dezember anbetrifft, so hatten die HEW der Kieler Aufsichtsbehörde zunächst nur ein Leck in einer Flanschverbindung gemeldet und auf eine Abschaltung verzichtet. Doch die Kieler Experten kamen nach einer zweimonatigen Untersuchung zu einem ganz anderen Ergebnis. Danach war eine Rohrleitung mit rund 10 Zentimetern Durchmesser, die Teil des Reaktorkühlsystems ist, offenbar nach einer Wasserstoffexplosion auf einer Länge von 2 bis 3 Metern zerborsten. Auch das Bundesumweltministerium kam zu einer bedrohlichen Einschätzung. Der Vorfall habe eine besondere sicherheitstechnische Dimension gehabt. Wörtlich heißt es in dem Bericht des Umweltschutzministeriums, wäre die Explosion etwa 3 bis 4 Meter weiter in Richtung Reaktordruckbehälter aufgetreten, so wäre die druckführende Umschließung partiell zerstört worden. Zitat Ende. Die Kühlung des Reaktors sei dann gefährdet gewesen. Die Hamburgischen Elektrizitätswerke hingegen sind bis heute der Meinung, der Störfall sei eher unbedeutend gewesen. Das Bundesumweltministerium hat gefordert, die anderen Siedewasserreaktoren in Krümmel, Grundremmingen, Philippsburg und Isar 1 unter die Lupe zu nehmen, um dort die Möglichkeit eines ähnlichen Störfalls wie in Brunsbüttel auszuschließen. Aus Hamburg war das Thomas Wolgast mit Informationen über einen definitiven Störfall und die keineswegs definitiven Hintergründe. Unser nächster und letzter Schauplatz ist Rom. In der italienischen Hauptstadt wird über ein Gesetz diskutiert, mit dem Interessenkonflikte entwirrt werden sollen. Ausgesprochen hilfreich, komfortabel, ja geradezu wie gemacht für einen Mann wie Silvio Berlusconi, der nun wirklich viele Interessen unter einen Hut bringen muss, der Arme. Schade nur, dass viele seiner Landsleute nur wenig Interesse haben, dieses Gesetz auch verwirklicht zu sehen und sogar zornig dagegen zu Felde ziehen und auf die Straße gehen. Aus Rom meldet sich Wolf Rentschke. Mit Trillerpfeifen, Transparenten und Luftballons, mit Tausenden von grün-weißen Fahnen, der Farbe des Mitte-Links-Bündnisses Ulivo, Ölbaum und den roten der Linksdemokraten, haben heute die Demonstranten in der römischen Innenstadt lautstark protestiert. Und mit selbstgebastelten spitzen Pappnasen à la Pinocchio, weil sie auch Silvio Berlusconi für einen Lügner halten. Aus allen Teilen des Landes waren sie angereist, mit Bussen, Sonderzügen und sogar mit einem Schiff aus Sardinien. um Flagge zu zeigen in der Auseinandersetzung mit einer Regierungspolitik, die sie für eine Schande halten. Vor allem wegen der Lex Berlusconi, die in dieser Woche mit großer Mehrheit von der Abgeordnetenkammer verabschiedet wurde und bei der die Opposition nicht an der Abstimmung teilgenommen hatte. Ein Gesetz, das sie für eine Farce hält, denn an der Machtverquickung ändert sich nichts. Wer politische Ämter innehat und zugleich private Geschäfte betreibt, braucht keines von beidem aufzugeben, was im Falle des Ministerpräsidenten und Medienunternehmers Berlusconi von besonderer Brisanz ist. Es war nicht das einzige Problem, der einzige Anlass, der die Menschen heute in Rom auf die Straße getrieben hat. Wir sind hier ganz einfach, um zu protestieren gegen diese Unverschämtheit, diese Ignoranz. Wir sind ganz einfach hier, weil wir gegen Berlusconi sind, weil wir es müde sind. Und dann protestieren wir insbesondere gegen die geplante Änderung beim Paragraph 18, der das Arbeitsleben betrifft. Ein weiteres brisantes Thema neben der Justiz-, Einwanderungs- und Schulpolitik, das vor allem die Gewerkschaften gegen Berlusconi und seinen Arbeitsminister aufgebracht hat. Wegen der geplanten einschneidenden Änderungen beim Kündigungsschutz. Die größte der Gewerkschaften hat bereits für Anfang April zum Generalstreik aufgerufen. Andere hoffen noch auf ein Einlenken. Die Demonstration heute in Rom war ein weiterer Beleg dafür, dass wohl immer mehr Bürger ihrem Unmut gegen die Regierung Berlusconi öffentlich Luft machen und es nicht alleine bei parlamentarischen Auseinandersetzungen belassen wollen. Denn dort sind die Mehrheitsverhältnisse klar. Ulivo-Chef Francesco Rutelli setzt auf langfristige Wirkung, auch bei den vielen Bürgern, die der Regierung im vergangenen Jahr in gutem Glauben ihre Stimme gegeben haben. Wolf Rentschke berichtete über einen Ministerpräsidenten inmitten von Trillerpfeifen und Pappnasen. Das waren Informationen am Abend mit Reinhard Bieg. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Deutschlandfunk, Blick in die Wochenpresse. Redakteur am Mikrofon, Henning von Löwies. Lügen üben mit dem Pentagon. In der Wochenzeitung Die Woche fragt Sabine Rosenblatt, ob die Bundeswehr in Afghanistan noch weiß, was sie tut. Die jüngsten Nachrichten von der Afghanistan-Front sind nun ja ein bisschen verwirrend. Schützen wir den Frieden, führen wir Krieg oder beides? Zwar weiß Brigadegeneral Karl Hubertus von Butler, Chef der deutschen Soldaten bei der ISAF-Schutztruppe in Kabul, nichts von deutschen Spezialeinheiten, die ihr kriegerisches Unwesen in Kandahar treiben sollen. Das wiederum weiß aber Helmut Wieczorek, SPD, Vorsitzender des Verteidigungsausschusses. Ungefähr 200 Militärs vom Kommando Spezialkräfte KSK seien im Einsatz. Nix da, widersprach resolut Minister Scharping, SPD, der im Prinzip Genaueres wissen sollte. Etwa 100 seien es, exakt wie vom Bundestag im November genehmigt. Scharping-Sprecher Franz Borkenhagen sorgte dann für endgültige Klarheit über diesen Kampfauftrag. Datum, Zeit, Umfang, Ort, Dauer unterliegen nicht meinen Fähigkeiten dazu, Angaben zu machen. Ja. Eine hochgeheime Spezialtätigkeit also. Gemeinsam mit US-Truppen, hört man. In Washington hat das Pentagon gerade ein Office of Strategic Influence eingerichtet, das die Weltöffentlichkeit laut New York Times mit fabrizierten Nachrichten über den Antiterrorkrieg versorgen soll. Zu Deutsch Lügen. Geschichte ist die Lüge, auf die man sich geeinigt hat, wusste schon Napoleon. In diesem Sinne muss die Bundesregierung noch etwas üben. Aber vielleicht ja doch ohne das Pentagon. Denn das Desinformationsbüro soll geschlossen werden, ließ Mr. Rumsfeld jetzt verlauten. Selbst Publizisten, die seit Jahrzehnten zu den Wortführern der Pro-Amerika-Lobby in Deutschland gehören, gehen heute auf Distanz zu den derzeit tonangebenden Kräften in Washington. Warnen davor, einer Macht bedingungslos zu folgen, die versucht, die Welt nach ihrem Ebenbilde zu gestalten. Die Bibel in einer Hand, den Revolver in der anderen, wie es Jacques Delors formulierte. Die Achse der Betonköpfe. Theo Sommer in der Zeit. Von 2003 an wird Amerika täglich $1 Milliarde für sein Militär ausgeben. Aus demselben Grunde lässt Präsident Bush die NATO-Verbündeten links liegen und beschimpft die europäische Elite als knieweich. Die Washington Post zitiert den Präsidenten so: Irgendwann könnten wir allein dastehen. Mir ist's recht. Wir sind Amerika. Die Achse der Betonköpfe in Washington denkt genauso. Vizepräsident Cheney in seinem Versteck, Donald Rumsfeld und Paul Wolfowitz und Richard Perle im Pentagon. Sogar Colin Powell, der abwägende Außenminister, ist auf den harten Kurs eingeschwenkt. Vor dem Weltwirtschaftsforum in New York erklärte er unumwunden, Amerika werde die Verbündeten weiterhin konsultieren und koordinieren, aber auf eigene Faust handeln, wenn die multilaterale Gemeinschaft nicht mit uns übereinstimmt. Powells Planungschef Richard Haass formulierte die Botschaft noch krasser. Wenn es keinen Konsens mit der NATO gibt, dann zimmert sich Washington eben Koalitionen der Willigen. Kommen auch sie nicht zustande, entscheidet und handelt Washington allein. Nach Meinung von Theo Sommer ist die alte NATO tot. Die Zwecke und Strukturen des Bündnisses müssen neu bestimmt werden. Das Pentagon strebt eine grundlegende Reform des westlichen Bündnisses an. Es soll sich hinfort auf weltweite Einsätze einrichten. Einsätze auch ohne UNO-Mandat. Senator Lugar will den Kampf gegen den Terrorismus zur Hauptaufgabe der Allianz erheben, sonst werde sie irrelevant. Im Weißen Haus und im State Department spielt man eher mit der Idee, dass Amerika die Kriege führt und Europa hinterher die Aufräumen und die Aufbauarbeit macht und beides finanziert. Dies wäre die falsche Arbeitsteilung. Europa wird definieren müssen, wie weit seine regionalen Interessen reichen. Wo endet der euroatlantische Raum? Zum weltweiten Hilfs-Sheriff der Amerikaner dürfen sich die Europäer auf keinen Fall machen lassen. Wenn dereinst die Geschichte des 11. September geschrieben wird, dann könnte das Datum den Beginn der Emanzipation Westeuropas von der Supermacht USA markieren. Europa müsse sich über seine Interessen klar werden, betont Theo Sommer. Und die sind beispielsweise im Nahen Osten keinesfalls identisch mit denen der USA. Washingtons Rückenstärkung für Israels Hardliner Sharon wird von den EU-Staaten kritisch beurteilt. Ariel Sharon trat an, um die Palästinenser zum Frieden zu zwingen. Israels Premier ist auf der ganzen Linie gescheitert. So die Wochenzeitung Die Woche. Silke Tempel über den Löwen, der Miau sagt. Sharon kommandiert eine Hightech-Armee, Arafat einen Haufen Guerilleros. Er darf George W. Bush in Washington besuchen, Arafat nicht. Dennoch ist er dabei, den Zweikampf mit dem alten Feind zu verlieren. Ihm brechen die Stützen seiner Politik weg. Armeeveteranen verlangen jetzt in einem Brief der 100 Generale den unilateralen Rückzug aus den besetzten Gebieten. Über 300 Reserveoffiziere, meist Kommandeure von Kampfeinheiten, verweigern den Dienst, weil sie an der täglichen Erniedrigung, dem Aushungern und der Unterdrückung der Palästinenser nicht mehr teilnehmen wollen. Und Sharon reagiert hektisch. Der alte Haudegen versteht die Welt nicht mehr. Seit Jahrzehnten ist er in Israel entweder gefürchtet, gehasst oder geliebt worden. Immer jedoch schien er bei weitem zu groß und ungestüm für das Land. Als junger Kommandant einer Antiterroreinheit, die wahllos ein jordanisches Dorf bombardierte. Als General, der brillante, aber eigenmächtige Manöver durchzog. Als Verteidigungsminister, der die Armee bis nach Beirut führte und dort ein grausiges Massaker an palästinensischen Flüchtlingen zuließ. Jetzt wirkt er klein, alt und ziemlich lächerlich. Ein Löwe, der Miau gesagt hat, kommentierte Joel Markus, Kolumnist der Zeitung Haaretz, Sharons Rede an die Nation. Heil dir, Cäsar, spottete der Schriftsteller David Grossmann. Wir wissen, dass du die menschliche Natur verändern und unseren Feind dazu bringen wirst, alles zu akzeptieren, was du ihm anbietest. Sogar das blanke Nichts. Du solltest dich nur ein bisschen beeilen, denn bald wird dir kein Volk mehr übrig bleiben, weder Soldaten noch Zivilisten. Das Fazit von Silke Tempel? Ariel Sharons Tage im Amt sind gezählt. Ende März wollte Gerhard Schröder Prag besuchen. Doch die Kanzlervisite an der Moldau wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Sind doch aus Prag Töne zu vernehmen, die nicht nur bei den Sudetendeutschen auf Unverständnis stoßen. Der völkische Wahn. Michael Mertes im Rheinischen Merkur. Kürzlich empfahl laut Darstellung der angesehenen Zeitung Haaretz, der Prager Regierungschef den Israelis, das Palästinenserproblem notfalls durch Deportation zu lösen. Im Lichte dieses abenteuerlichen Vorschlags wirkte seine These, die Sudetendeutschen seien kollektiv Landesverräter gewesen und daher noch glimpflich davongekommen, wie ein bloßer Vorwand. Seemann benötigt dieses Argument gar nicht mehr, um die Benesch-Dekrete von 1945, die sich übrigens auch gegen die ungarische Minderheit richteten, zu rechtfertigen. Er scheint davon überzeugt zu sein, dass es auf Schuld oder Unschuld gar nicht ankommt. Demnach wären Bevölkerungstransfers als Mittel zur Beendigung nationaler Konflikte auf jeden Fall legitim. Der völkische Nationalismus eines Milos Zeman oder eines Václav Klaus liefe darauf hinaus, die Grundfesten der EU und damit der erfolgreichsten europäischen Friedensordnung aller Zeiten mutwillig einzureißen. Dieses Denken gehört nicht nach Europa, sondern auf die Giftmülldeponie der Geschichte. Er starb, wie er lebte, als Kämpfer. Im Kugelhagel fiel Jonas Savimbi, schon zu Lebzeiten eine Legende. 36 Jahre lang kämpfte der UNITA-Führer, wie er vorgab, für Freiheit, Demokratie und echte Unabhängigkeit in Angola. Der Rebell Savimbi scheiterte, der Rebell Mugabe reüssierte und regiert immer noch in Simbabwe. Savimbi und Mugabe. Der Präsident und der Rebell. Armin Gul in der Weltwoche. Heute, nach 22 Jahren Misswirtschaft, ist Simbabwe am Ende. Das Volk hungert, die Wirtschaft ist ruiniert. Der Staat bankrott. Im Auftrag Mugabes terrorisieren jugendliche Schlägertrupps die Bevölkerung, Journalisten werden verhaftet, EU-Wahlbeobachter des Landes verwiesen. 2 Wochen vor der Wahl ist Mugabe offenbar jedes Mittel recht, um sich und seiner Clique die Macht zu sichern. Mugabe sei zu jener Witzfigur des afrikanischen Führers geworden, die die Welt gerne zeichne, sagte Desmond Tutu, der Friedensnobelpreisträger vom Kap, schon vor Jahren. Der Politologe John Makumbe behauptet, Mugabe sei schon immer ein Vollblutdiktator gewesen. Die traurige Geschichte vom Präsidenten, der stets ein Partisan blieb, und vom Rebellen, der immer Präsident sein wollte, nimmt kein Happy End. Beide Despoten haben, wie ideologische Klone, ihr Land in den Abgrund getrieben. In Luanda tanzten die Menschen nach der Nachricht vom Tod Savimbis auf den Straßen. In Harare herrscht weiterhin Angst. Das war der Blick in die Wochenpresse. Redakteur am Mikrofon war Henning von Löwies. Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik. Heute zwischen Chaos und Hoffnung, das Kosovo 100 Tage nach den ersten Nachkriegswahlen. Eine Sendung von Wolf Oschlies. Wenn man das vielleicht festmacht an den bisherigen UNMIK-Leitern, dann hat ja Kouchner sozusagen aufgebaut, begonnen operationalisieren die Strukturen der internationalen Verwaltung. Hekkerup hat immerhin einen Verfassungsrahmen geschaffen und unter ihm sind ja auch die Wahlen gelungen. Ich glaube, wir treten jetzt wieder in eine dritte Phase ein und in dieser dritten Phase, wo es langsam um den Transfer der Befugnisse geht, wird es auch darum gehen, dass man sich mehr auf die ökonomischen Interessen konzentriert. So Ende Januar Michael Steiner, Jahrgang 1949, deutscher Karrierediplomat mit reicher Balkanerfahrung. 1996-97 war er in Bosnien als Stellvertreter des Hohen Kommissars der internationalen Gemeinschaft tätig. Zuvor war er 2 Jahre lang der deutsche Vertreter in der damaligen internationalen Bosnien-Kontaktgruppe, die 1994-95 nach einer Lösung des Bosnien-Konflikts suchte. Er tritt jetzt das Amt des UNMIK-Leiters, dessen Aufgaben und bisherige Amtschefs er charakterisierte. Am 14. Februar erfolgte die Amtseinführung, am 1. März beginnt die Arbeit, deren Schwere seine Vorgänger, den Franzosen Bernard Kouchner und den Dänen Hans Hekkerup, wohl zum vorzeitigen Rückzug veranlasste. Leicht hatte es die UNMIK, die UN-Übergangsverwaltung im Kosovo, nie. Aber in diesen Tagen ist es besonders schwer. Ihre Anordnung, 3 ehemalige UCK-Kommandanten als Kriegsverbrecher und kriminelle Bandenchefs zu verhaften, löste in Pristina die schwersten Unruhen seit Beginn der internationalen Präsenz im Kosovo aus. Mit Steinen und Stöcken griffen Albaner die internationale Polizei an, wodurch mehrere Polizisten verletzt und auch mehrere Fahrzeuge zerstört wurden. Ihr militärisches Pendant, die internationale KFOR-Truppe, kämpft aussichtslos gegen eine Hydra. Beispielsweise hat das dänische Kontingent in Subin-Potok unter General Nielsen Hartwig in den letzten 6 Monaten 15 Aktionen zur Beschlagnahmung von Waffen durchgeführt, ohne dass sich dort der Terror gegen Nicht-Albaner verringert hätte. noch chaotischer mutet kosovarische Politik an. 100 Tage nach den Wahlen besteht bei den albanischen Wahlgewinnern absolute Desorientierung, klagte Nehat Dači, Präsident des neu gewählten Parlaments. Ich denke, dass man irgendwie irgendeine Lösung finden wird, vielleicht über die Vizepremiers. Irgendeine Formel muss gefunden werden, denn so kann es nicht endlos weitergehen. Seit dem 28. Februar scheinen sich die drei großen Albaner Parteien auf eine Teilung der Macht geeinigt zu haben. Wenn sich diese Einigung als tragfähig erweist, hat die 100 Tage währende Blockade der Institutionenbildung im Kosovo ein Ende. Der als gemäßigt geltende Ibrahim Rugova soll Präsident, die Partei des eher radikaler eingestuften Thaçi, PDK, soll den Premierminister stellen und alle vier albanischen Parlamentsparteien Ministerposten bekommen. Recht zufrieden ist niemand damit, denn es bleiben die alten Animositäten, die Baton Hashu, international angesehener Herausgeber der Zeitung Koha di Tore, in Pristina schon Ende Januar vorausgesehen hatte. Die Lösung könnte so aussehen. LDK koaliert mit den Serben und den Minderheiten oder sie bildet eine Koalition mit Haradinajs Partei. Die Sache ist nur, dass Haradinajs Zukunftsallianz niemals für Ibrahim Rugova stimmen wird. Sollte die LDK jemand anders als Präsidentschaftskandidaten benennen, könnte eine Koalition LDK-AAK zustande kommen. Dass Rugova mit den Serben koalieren könnte, halte ich für unmöglich. Thaçi und Haradinaj sind ehemalige Führer der UÇK, der jene 23 Morde an LDK-Funktionären zur Last gelegt werden, die in den letzten 3 Jahren verübt wurden. Trotz dieses Aderlasses hat die LDK die Wahlen gewonnen, weswegen Parteichef Rugova die 3 wichtigsten Ämter, Präsident, Parlamentspräsident und Premier, für sich und die Seinen verlangte. Bis Mitte Januar war Rugova 3-mal bei den Präsidentenwahlen durchgefallen, was Enver Hasani, Juraprofessor an der Universität Pristina, mit düsteren Vorahnungen erfüllte. Sicherlich hat er diesen Kampf verloren, was diese Parlamentssitzung betrifft. Zum Wohl der Stabilität und der Zukunft dieses Landes hätte die LDK nicht einseitig agieren dürfen. Man muss davon ausgehen, dass sie weiterhin so einseitig bleiben wird, solange bis die Opposition müde wird, was ich befürchte. Wichtiger ist, dass durch dieses Vorgehen die politischen Prozesse radikalisiert werden, und das kann in der Zukunft politische Gewalt verursachen. 100 Tage lang war das Kosovo politisch blockiert. Seit 3 Wochen droht die Blockade zur balkanischen Intifada zu eskalieren. Warum? Weil sich bei allen Beteiligten grundlegende Defizite zeigen, sagt Rasim Ljalic, serbischer Minister für ethnische Minderheiten. Erstens müssen die Kosovo-Albaner begreifen, dass die internationale Gemeinschaft keine Lösung akzeptieren wird, die auf die Unabhängigkeit des Kosovo abzielt. Zweitens müssen die dortigen Serben einsehen, dass sie das Kosovo nicht mehr so regieren können, wie Milosevic es sich vorstellte. Und drittens muss die internationale Gemeinschaft einen Ausgleich suchen und vertrauensbildende Maßnahmen fördern, um die Kommunikation unter den ethnischen und nationalen Gemeinschaften im Kosovo zu fördern. Das Fehlen eben dieser Kommunikation war bislang der Grund für wachsende ethnische und andere Spannungen. Zu diesen Kommunikationsmängeln tritt nach der Einschätzung vieler ein Realitätsverlust. Dieser Realitätsverlust wird wohl deutlich, wenn Ibrahim Rugova in der derzeitigen chaotischen Lage im Kosovo von der Erfüllung seines Traums von der Unabhängigkeit spricht. Sehen Sie, dieses Verlangen wurde durch das Referendum von 1991 ausgedrückt. Selbstverständlich werden wir die formale Anerkennung des Kosovo in nächster Zeit verlangen, eher heute als morgen. Das würde der ganzen Region und Südosteuropa nur gut tun. De facto sind wir schon unabhängig. Es fehlt nur noch die formale Anerkennung unserer Unabhängigkeit, die wir im Einvernehmen mit der Völkergemeinschaft, vor allem mit den USA, der EU und den großen europäischen Ländern wie Deutschland, Frankreich, England, Italien erreichen werden. Die Kosovaren können heute mit Euro zahlen. Dies verdanken sie einem einsamen Entschluss des früheren UNMIK-Chefs Kouchner. Ansonsten steht das Kosovo mit dem Rücken zur Wand. Seine Institutionen könnten jetzt nach monatelanger Verzögerung langsam entstehen. Aber von Wiederaufbau und funktionierender Wirtschaft kann keine Rede sein. Über die Unabhängigkeit des Kosovo wird zurzeit von niemandem, auch nicht von der EU, gesprochen. Das Kosovo gilt immer mehr als Hort von Terroristen in Serbien, Mazedonien und anderswo. Das ist zwar schlimm, für den Moment aber verschmerzbar, weil die kosovarische Regierung und der Präsident, sollten sie nunmehr gewählt werden, nur unter einem internationalen Vorbehalt agieren könnten, den Dan Everts, früherer OSZE-Repräsentant im Kosovo, kurz nach den Wahlen nannte. The point I'm making generally is that this particular assembly that is going to be elected has only a limited mandate for basically domestic affairs. Ich möchte den Punkt unterstreichen, dass das Parlament nur ein begrenztes Mandat haben und sich nur um innere Angelegenheiten kümmern wird. Themen wie Außenbeziehungen und Statusfrage sind für internationale Konsultationen und Abkommen reserviert. Deshalb kann man den Wählern heute nicht sagen, dass am Tag nach den Wahlen die Unabhängigkeit kommen wird. Unter dem neuen UNMIG-Chef Steiner wird sie erst recht nicht kommen. Steiner hatte schon vor anderthalb Jahren deutlich gemacht, warum mit ihm darüber nicht zu reden ist. Ich halte nichts von Grenzverschiebungen. Dies würde das ganze Gefüge im ehemaligen Jugoslawien gefährden. Wir haben hier interne und externe Grenzen. Man ist gut beraten, diese zu beachten. Zweitens erklärte er noch vor zwei Wochen, was er als das Wichtigste für das Kosovo von heute ansieht. Die Menschen brauchen Arbeit, sie brauchen Sicherheit, das ist klar, die klassischen Themen. Sie brauchen auch eine politische Perspektive, aber sie brauchen auch Arbeit. Sie brauchen auch ein wirtschaftliches Auskommen, darauf müssen wir uns auch konzentrieren. Ich glaube, es ist falsch, dazu neigen wir Diplomaten ja oft, nur die politischen Fragen für wichtig zu halten und ein bisschen zu vernachlässigen, die praktischen Leben, Dinge des Lebens. Als Steiner vor einem knappen Monat von UN-Generalsekretär Kofi Annan für den UNMIG-Job nominiert wurde, kam in Belgrad und Pristina freudige Zustimmung auf. Der Neue wird das allseitige Chaos schon richten, das bis jetzt immer schlimmer wird, weil die albanischen Wahlgewinner, allen voran Ibrahim Rugova, unwillig und unfähig schienen, sich den für eine Demokratie wichtigen Elementen wie Dialog, Kompromiss, Übereinkunft und Kooperation unterzuordnen. Rugovas eigenes Demokratiekonzept heißt, so scheint es, einen Konflikt auszusitzen, bis die Gegenseite kapituliert. So ist das in einer Demokratie. Die Serben sind im Parlament. Das Parlament kann eine Blockadepolitik verhindern. Wir werden dafür sorgen, dass die Kosovo-Serben und ihre Abgeordneten dieses Faktum akzeptieren. Letzten Endes ist es auch für sie besser. Also, wir verlangen die Unabhängigkeit nicht nur für die Kosovo-Albaner, sondern auch für die Kosovo-Serben und andere Minderheiten. Ich glaube, man wird das eines Tages begreifen und sich dafür einsetzen. Die internationale Gemeinschaft will, so steht es in allen Papieren, kein unabhängiges Kosovo. Die Albaner selber blockierten bisher dessen politische Neuordnung. So stieg automatisch das Gewicht der Serben in der Region. Gleich so viel, dass es Ende Januar zu einem Krach zwischen Belgrader und Kosovo-Serben kam. Die Belgrader Regierung sieht nach 15 Jahren faktischem Verzicht auf das Kosovo neue Chancen, die Nebojša Kovic, Vizepremier und Kosovo-Beauftragter der serbischen Regierung, im Detail nannte. Das heißt, möglichst großes Terrain, möglichst viel Verbindung zwischen Enklaven, auch zu Zentren für vertriebene Personen in Serbien, dazu die Bestimmung höchst wichtiger Projekte, wie der Rückkehr von Flüchtlingen, der Verteidigung serbischer Besitztümer, der Aufklärung des Schicksals Vermisster und Entführter, der Rückkehr und Beschäftigung von Fachleuten im Kosovo. Also Projekte für eine dauerhafte und würdige Rückkehr. Dem widerspricht die Serbenfraktion Povratak nicht, aber sie sucht zudem noch einen Weg, endlich konkret tätig zu werden. Nur so war die goldene Brücke zu verstehen, die Fraktionschefin Rada Trajković Mitte Januar Rugova baute. Wenn er nur verspräche, der Präsident aller Volksgruppen im Kosovo sein zu wollen, könne Povratak für ihn stimmen. Und Die serbische sozialdemokratische Union des Kosovo fügte noch die Forderung hinzu, Povratak solle sich nicht von Belgrad dirigieren lassen. Dort kam das sehr schlecht an, wie Nebojša Kovic unterstrich. Die Albaner wollen seit langen Zeiten, dass Belgrad einfach verschwindet. Ich fürchte, dass einige von uns, die die Lage ähnlich sehen, in eine Falle geraten, die albanische separatistische Gruppen aufgestellt haben. Da wollen doch einige unverkennbar die Koalition Povratak spalten. Povratak sieht dies anders. Sie folgten weder den Belgrader Stichworten noch den Absichten der internationalen Gemeinschaft. Das zeigte sich Ende Januar, als Javier Solana, EU-Beauftragter für Außen- und Sicherheitspolitik, in Pristina war, um vor allem den Albaner-Führern zu sagen, dass die Frist für die Institutionsbildung auslaufe. Diese verstanden das als Unterstützung ihrer Position, wenigstens sagten sie es so. Rugova erklärte, die EU wolle ihn als Präsidenten. Thaci verkündete, der Posten des Premiers, den Rugovas LDK für sich beansprucht hatte, gehöre ihm. Allein die serbische Ärztin und Politikerin Rada Trajković plauderte aus, was Solana wirklich gesagt und gefordert hatte. Solana hat uns den Standpunkt der EU übermittelt. Die EU unterstützt die Wahl Rugovas zum Präsidenten und sie ist sehr geneigt, die Bildung einer Regierung aus Experten zu fördern, die natürlich Mitglieder von Parteien sein können, vor allem aber Fachleute sein müssen. Laut Verfassungsrahmen hat die Koalition Povratak ihren garantierten einen Ministerposten, aber nach ihren Wahlresultaten sollte sie mehr bekommen. Wie viel mehr? Etwa auch den von Rugova so ersehnten Präsidentensessel? Genau diesen Vorschlag hat der Albaner Adem Demaci unterbreitet. Mit der interessanten Begründung, dass Frau Trajković von allen 120 Abgeordneten die klügste sei und Präsidentin werden sollte, damit endlich die anhaltende Krise beendet werde. Ausgeträumt scheint die große albanisch-serbische Koalition im Kosovo, die der Herzenswunsch der internationalen Gemeinschaft war. Momentan läuft im Kosovo das große Stühlerücken. Der Franzose Pascal Fieschi, Jahrgang 1945 und langjähriger Botschafter in der Ukraine, übernimmt die Vertretung der OSZE und Michael Steiner die UNMIG. Er betont derzeit unablässlich, was nötig ist. Mehr Kompetenzen an kosovarische Politiker und Institutionen, wenn die endlich präsent sein werden. Keine Hoffnung auf parastaatliche Alleingänge mit internationaler Unterstützung. Was das vor dem Hintergrund der jüngsten gewalttätigen Unruhen in Pristina heißen könnte, sagte letztes Wochenende die Povratak-Abgeordnete Smilja Milisavljevic. Die Demonstrationen in Pristina sind in der Absicht organisiert, weitere Verhaftungen zu verhindern und alle Aktionen im Bereich der Rechtsfindung aufzuhalten. Die konsequente Umsetzung der Resolution 1244 wird eine Priorität der Abgeordneten von Povratak im Parlament des Kosovo sein, wie auch die Kooperation mit dem Haager Tribunal als Teil der Verpflichtungen, die die internationale Verwaltung im Kosovo übernommen hat. Ende letzter Woche hat Steiner seinen Antrittsbesuch in Pristina gemacht und dort lange mit den serbischen Abgeordneten von Povratak geredet. Deren Fraktionschefin Trajković referierte später im serbischen Fernsehen den Inhalt des Gesprächs, das ein Ultimatum an die Politiker im Kosovo enthielt, ganz besonders an die albanischen. Entweder schafft ihr normales parlamentarisches Leben oder ihr werdet binnen kurzem wieder Wahlkampftrommeln rühren müssen. Alle Aufmerksamkeit und Energie des Sondergesandten des UN-Generalsekretärs wird auf den Prozess der Institutionsbildung im Kosovo gerichtet sein. Ich meine, dass er uns heute dieses sagen wollte. Die Debatten zwischen den Parlamentsparteien dürfen nicht in Richtung einer weiteren Blockade verlaufen, denn so etwas provoziert Neuwahlen. Was bisher war, wird die internationale Gemeinschaft nicht länger mitmachen. Steiners Donnerwetter sind noch aus seiner Bosnienzeit berühmt und in Pristina muss es jetzt auch eins gegeben haben, ein wirksames. Die bösen Buben Rugova, Thaci und Haradinaj parierten vor dem strengen UNMIG-Chef und vereinbarten am Morgen des 28. Februar das, was schon vor 4 Monaten möglich gewesen wäre. Rugova wird Präsident, Thacis PDK stellt mit Bayram Recepi den Premier, LDK bekommt 4 Ministerposten, PDK und AAK je 2, Povratak und die anderen Minderheiten entsenden 2 Minister und ein AAK-Mitglied rückt ins Parlamentspräsidium auf. Am kommenden Montag soll das Arrangement vom Parlament bestätigt werden. Ende gut, alles gut? Bei der Übereinkunft, ausgehandelt in Steiners Residenz, fehlte Rugova, während Thaci hinnehmen musste, dass er für kosovarische Regierungsaufgaben allgemein als inakzeptabel gilt. Also richtet sich alle Aufmerksamkeit auf seinen Kandidaten für das Amt des Premierministers, Bayram Recepi. Recepi, ein in Zagreb ausgebildeter Arzt, gehörte bis 1999 zu Rugovas LDK, wechselte dann aber an die Seite des UÇK-Kommandanten Thaci. Bis heute wird er als Vertreter extremistischer UÇK-Auffassungen angesehen, weswegen er für UNMIK auch nur kurze Zeit als Bürgermeister des südlichen albanischen Teils von Kosovska Mitrovica tragbar war. Jetzt soll er das ganze Kosovo regieren. Wird das gut gehen? Momentan herrscht Zufriedenheit bei Steiner und der UNMIK, aber auch bei Erhard Buzek, dem neuen EU-Beauftragten für den Stabilitätspakt Südosteuropa. Der hat sich für die jetzige Regelung sehr intensiv eingesetzt, denn nur ein mehr oder minder normales Kosovo passt in sein Bild von einem stabilen Südosteuropa. Die Länder der Region müssen lernen, miteinander zu leben. Nachbarn müssen miteinander auskommen, denn man kann nur grenzüberschreitend Infrastrukturprobleme lösen, die Kriminalität bekämpfen, eine Kooperation im Bereich der Energie haben. Und eines muss man ganz massiv sagen. Für die Wirtschaft von außerhalb von Südosteuropa wird die Region gemeinsam gesehen. Da geht nicht einer in ein Land, sondern da fragt er sich, kann ich in Südosteuropa investieren? Und das muss Berücksichtigung finden in der Art und Weise, wie sich die Region präsentiert. Das war Hintergrundpolitik. Heute zwischen Chaos und Hoffnung. Das Kosovo 100 Tage nach den ersten Nachkriegswahlen. Eine Sendung von Wolf Oschlies. Redaktion Rolf Clement. Deutschlandfunk.